Freude des Herrn sollte unsere Freude sein. The joy of Jesus Christ should be our strength. Die Freude von Jesus Christus sollte unsere Freude sein. Amen. That he died for you should be your strength. Dass er für uns gestorben ist, das sollte unsere Kraft sein. You know, for somebody to love you when you hate him should be your strength. Dass jemand dich geliebt hat, obwohl du ihn gehasst hast, das sollte deine Kraft sein. How much more now you are saying you love him? Wie viel mehr liebst du ihn jetzt zurück? Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. You say, you know, if you read Romans 5, Romans 5 is very powerful. Römer 5 ist sehr kraftvoll. Amen. Amen. He said, if his death can save you, wenn sein Tod uns errettet hat, what about his life? Was mit seinem Leben, was that you now have? How much more is life? Wie viel mehr sein Leben. Amen. Amen. If death, you know, people see death as evil. Leute sehen den Tod als etwas. But the death of Jesus Christ was not evil. Aber der Tod von Jesus Christus war nicht schlecht, es war gut. And his death saved us. Und sein Tod hat uns gerettet. How much more now? Wie viel mehr jetzt? That the his life in us, what is going to do in our life? Wird sein Leben sich manifestieren? What it will be in the life he has given us. In unserem Leben. Amen. Amen. The problem is not knowing the truth. Das Problem ist, dass wir die Wahrheit nicht Amen. Kennen. Amen. If you don't know the truth, Satan keeps on stealing, killing and destroying. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, wird der Teufel weiterhin stehlen, töten und zerstören. You get it. Praise the Lord. Halleluja. Allow Christ to be all for you. Lass zu, dass Christus alles ist für dich. Allow Christ to be all. Christus soll alles sein für dich. Amen. Amen. This message is always coming that we should allow Christ to be all. Diese Botschaft kommt ständig, dass Jesus Christus alles sein soll für uns. He is the only one that defeated Satan. Denn er ist der Einzige, der den Teufel besiegt hat. Amen. Christ, you know, no flesh can ever defeat the spirit. Denn das Fleisch kann den Geist nicht besiegen. Satanic world is not flesh and blood. Die teuflische Welt ist nicht Fleisch und Blut. Amen. Ist geistlich. But as God's children, we don't see it as spiritual world. We see it as flesh and blood. Actually, it is spiritual world. Aber als Kinder Gottes sehen wir es nicht geistlich, sondern eher fleischlich, obwohl es eine geistliche Welt ist. Amen. Amen. And that is why no flesh can win it. Win the battle between you and Satan. Deswegen kann kein Fleisch den dich bezwingen. Amen. Amen. Flesh cannot win battle. Any battle that Satan brings to you, no flesh can win it. Wenn der Teufel dich angreift, kannst du nicht mit dem Fleisch dagegen halten. It takes the spirit to win the spirit. Es braucht den Geist, um den Geist zu besiegen. it has to be the spirit against the spirit. And the spirit has victory over the spirit, not flesh. Nur der Geist hat Sieg über den über das Geistliche, aber das Fleisch. Only Christ can have victory over Satan. Nur Christus kann den Satan besiegen. Amen. Amen. And he have it. Und das hat er. If you read Colossians 2 or 3. Let's go there. Colossians. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Colossians 2. Colossians 2. From verse 13. Verse 13. It says, and you will be dead in your sin and in the circumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Verse 14. 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Verse 15. Amen. And having spoiled principalities and powers, Praise the Lord. Hallelujah. He's the only one that's conquered principalities and power. Er ist der einzige, der Gewalten und Herrschaften besiegt hat. Amen. Amen. Nothing can conquer principalities and power except Nichts Christ. Nichts kann Gewalt und Herrschaften besiegen außer Christus. You see it? Amen. Amen. He is the source. You better allow it to be Him alone. Das müssen wir zulassen, dass er alleine ist. Allow it to be Jesus here, Jesus here. Immer um Jesus. Christ here, Christ there. Das immer um Christus. That is to know it's all over you. Das um dich Because you are in Him, He is in you. Weil du in ihm bist und er in dir. You are never without Him. Du bist nicht ohne ihn. I have His power, principalities and power. He made a show of them openly, triumphing over them in it. Praise the Lord. Hallelujah. He is the only one that defeated Satan. Er ist der Einzige, der den Teufel besiegt hat. No flesh can defeat Satan. Kein He's Fleisch a strong kann den man. Besiegen, denn er ist stark. He's stronger than the flesh. Er ist stärker als das Fleisch. Satan is stronger than the flesh. Der Teufel ist stärker als That's das Fleisch. That's why somebody can take gun and kill the whole family. Deswegen sind Menschen in der Lage, ihre ganze Familie abzuschlachten. That is no longer flesh. Das ist nicht mehr Fleisch. Amen. It's the power that is greater than flesh that is doing that. Eine Kraft, die größer ist als das Fleisch, die Leute dazu verleitet, so zu handeln. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. On Wednesday, I said we would talk about trust. Am Mittwoch habe ich gesagt, dass wir über Vertrauen sprechen werden. And we also talk about neutral. Und auch über neutral. And as we live there, we go into other places as the Lord directs us. Amen. Yeah. Allow Christ to be all for you. Lass zu, dass Christus alles ist für dich. If you can see Him, it's over with problem. Wenn du ihn siehst, ist es vorbei mit den Problemen. If you can see Him, it's over with weeping, tears, regret. Wenn du ihn siehst, ist es vorbei mit Trauer und und bereuen. How am I going to trust you? Wie kann ich dir vertrauen? Amen. You know, love and trust are two different words. Liebe und Vertrauen sind nicht gleich. God said, love them. Gott hat gesagt, wir sollen sie Amen. Lieben. Wir sollen Menschen lieben. Er hat God uns lieb, him. Auch wenn wir ihn gehasst haben. Amen. Amen. But God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr John geliebt. 3:16. Amen. Johannes 3:16. Amen. Amen. It's not talking about the tree or this plant or the houses. It's talking about you and me. Es geht um dich und mich. Amen. Amen. Your choosing Christ is how I can trust you. Indem du dich für Christus entscheidest, so vertraue ich dir. You know, people want me to trust them. Leute wollen, dass ich ihnen vertraue. I cannot trust you if you keep on rejecting Christ. Aber ich kann dir nicht vertrauen, wenn du ständig Jesus verweigerst. He is the source of my life. Er ist die Quelle meines Lebens. He is my life. Er ist mein Leben. Is somebody getting it? Amen. Your choosing Christ is how I trust you. Wenn du dich für Christus entscheidest, so vertraue ich dir. Amen. Amen. I work a lot with trust. Ich arbeite sehr viel mit Vertrauen. Amen. Amen. He said, "Own no man anything." Schulden niemand etwas außer Liebe. He said, "We own people love." Wir schulden Menschen not Liebe, trust. Aber nicht Vertrauen. There is a difference between love and trust. Ein Unterschied zwischen Liebe und Vertrauen. You know, God Himself has to work on His trust, Gott so that we can trust Him. Hat sein Vertrauen uns hat uns seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen. Yeah, and he said he loved us. Er hat gesagt, er liebt uns. And he came to act on it. Und er kam und hat danach gehandelt. Amen. Amen. He came here. He came. He left heaven. He came here. And he paid the price and he died. You know, he did not say I love you without action. Er hat nicht gesagt, ich liebe euch, ohne es zu beweisen. Amen. Amen. He acted on it. Because, you know, faith without work is dead. It's a dead faith. Denn der Glaube ohne Werk ist ein toter Glaube. If you believe, you are going to act. Wenn du glaubst, wirst du auch handeln. I work a lot with trust. Ich arbeite viel mit Vertrauen. And God Himself work a lot with trust. Und Gott arbeitet mit Vertrauen. Amen. And He always want to trust you. Er will dir vertrauen. You know when He was proud of Job. Als er stolz auf Job. He mentioned Job to Satan. Er hat Daddy. Gott hat zu dem Let's Satan gesagt, das hat nee, Gott hat mit Hiob geprahlt vor dem Satan. Look at Job. Let's go to the book of Job. Job 1. Hiob 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We will because of time we'll read from verse 6. Hiob 1, verse 6. He said, and now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, are we there, please? Please be there. It's good to be there. Job, the book of Job. Hiob 1, verse 6. Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Can you see it? Mm-hmm. So busy. Er ist so beschäftigt. That you are busy is no news. Satan is also busy. Er ist so beschäftigt, bis es nichts Neues. To be so der busy. Teufel ist auch beschäftigt. No, sometimes we are so busy. Manchmal sind wir so beschäftigt. He said, he is so busy. Amen. And the Lord said unto Satan, had thou considered my servant Job? You know, it's not Satan that is talking about Job here. Das ist nicht der Satan, der über God. Hiob spricht. He brought about Job. Er hat über Hiob geprahlt. Is somebody getting it? Because, you know, he walk with trust. Weil er mit Vertrauen arbeitet. Trust is greater than love. Vertrauen ist größer als Liebe. He walk in trust. Even, you know, it's not more than he walk in love. Amen. Er arbeitet mit Vertrauen mehr als mit Liebe. In trust. If you see the places where God walk. Wenn wir uns die Orte anschauen, wo Without Gott arbeitet, trust, he cannot work. Ohne Vertrauen kann er da nicht arbeiten. And that's why he has to bring you to the position where you can trust him. Deswegen muss er dich an einen Ort, Punkt bringen, wo du ihm vertraust. Is somebody getting it? You know, we cannot even love him. Wir können ihn nicht lieben. Man cannot love God. Der Mensch kann Gott nicht man lieben. Can only love what he can see. Der Mensch liebt nur das, was er sehen kann. Well, man cannot see God. Der Mensch kann Gott nicht sehen. God is spirit. Gott ist Geist. Are you getting it? And so you cannot see what you cannot love what you cannot see. Du kannst nicht das lieben, was du nicht siehst. And that's why to love God, you have to be out of this world. So, um Gott zu lieben, müssen wir aus dieser Welt heraus. Are you getting something here? You have to be out of here. Out of here, you are no longer here. If you are here, you cannot love him. Aber wenn du hier bist, kannst du ihn nicht lieben. If you are here, you cannot choose him. Kannst du dich auch nicht für ihn entscheiden. Is somebody getting something? Praise the Lord. And the Lord said unto Satan, had thou considered my servant Job? Have you seen my servant Job? That there is no like him in the earth. A perfect and upright man. Can God be proud of you this way today? Kann Gott so stolz sein auf dich? For him, you know, it's just this boasting of Job. Er prahlt über Hiob. Almighty God. To be so proud that my son believed me that nothing can make him doubt me. Nichts kann ihn zum Zweifeln bringen. Nothing, for not nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You know, here he's proud of Job. He's stolz auf Hiob. One that feareth God and escheweth evil. Then Satan answered the Lord and said, verse 9, does Job fear God for naught? Does he choose you for nothing? Ist er umsonst Gottes fürchtig? Had not thou made an edge about him? You see Satan. You know, we don't choose God because he protects us. We choose him because he's God. That's what Satan is trying here. Saying wir haben uns nicht für Gott entschieden, weil Gott uns schützt, sondern weil wir uns für Gott entschieden haben. No, Satan is saying, because you are protecting him, how will he not... choose you. Der Satan sagt hier, er ist gottesfürchtig, er sucht dich nur, weil du ihm auch Dinge gibst, weil du ihn segnest. And some of us are like that. Und einige von uns exactly what Satan is saying. Genauso das, was der Teufel sagt. Amen. We are only there for God when things are good. Wir sind nur da für Gott, wenn Dinge gut laufen. Is somebody getting it? When things are getting worse, we are no longer there. We are out. Sind wir raus. Satan even know that. Amen. He said, He chose you for nothing. He chose you because you are protecting him. Take that protection away from him and see if he will not curse you. Somebody gets deswegen it. Sagt er, nimm mal diesen Schutz weg und schau, ob er dich nicht dann verfluchen wird. And that's why our relationship with him should not be based on condition. Deswegen sollte unsere Beziehung mit ihm nicht bedingt sein. If he give me husband, if he give me wife, if he give me money, if he don't allow it to be based on condition. Lass nicht zu, dass es an Bedingungen hängt. Based on condition. Weil Satan weiß, ob es an den Bedingungen hängt. Amen. Amen. Temptation is going to come through those. Condition. Denn Versuchungen werden durch diese Bedingungen kommen. Had not thou made an edge about him, and about his house, and about all that he had, on every side? You know, once you come to Christ, you are protected. Wenn du zu Christus kommst, bist du unter seinem Schutz. He is your protection. Er ist dein Schutz. Yeah. And Satan always thinks that you are there because of his protection, not knowing you are there because he is God. Und er denkt, weil du halt von ihm beschützt wirst, deswegen bist du bei ihm, aber er weiß nicht, dass du bei ihm bist, weil er Gott ist. Unfortunately, some of us are not like that. Aber nicht jeder ist leider so. Some of us, we are there because he can protect us. Sind wirklich nur bei Gott, weil Gott uns schützen kann, money. Weil er uns Geld geben things kann, are working us fine. Weil Dinge gut laufen. Is somebody getting something here? Amen. No one died. Niemand ist gestorben. Amen. You know, everything is moving on fine. Alles läuft in die richtige Richtung. There is no weeping, tears, regret anywhere. Es gibt nichts, was ich bereue oder was ich traue. It should never be with condition. Aber unsere Beziehung zu Jesus sollte niemals an Bedingungen knüpfen. Amen. Take that condition away. Nimm diese Bedingungen weg. Praise the Lord. The heart bless the work of his hand. And his substance is increased in the land. But put forth your hand now and touch all that he had, and he will cause thee to your face. And the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in your power. Praise the Lord! Yeah. Behold all that, you know, go and try your best. Yeah, well, try your best. I trust my son. Ich vertraue meinen Sohn. Can he trust us the way he trusts you? Kann er uns so vertrauen heute? Can you get it? When the pushing is pushing, we fall apart. Wenn die Stürme kommen, wenn der Boden bebt, wenn all diese Sachen passieren in unserem Leben, können wir dann immer noch bei ihm bleiben. And that's why it's so good to be rooted in him. Deswegen ist es gut, in ihn verwurzelt zu sein. Be rooted in him. Verwurzelt. Like he said in Matthew 7 that we read when we were praising the Lord. Amen. Mm-hmm. Yeah, he said that you build, allow that building to be built on rock and not in the sand. Du sollst auf Felsen bauen und nicht auf Sand. How is it going to be built in rock? Wie baust du auf Felsen? If you can believe. Wenn du glaubst. If you believe. Dem du glaubst. If you believe, you act. Wenn du glaubst, dann handelst du. Amen. Amen. Praise the Lord. He sees trust. Yes. Ich wollte kurz was anmerken. Dieser Punkt, was wir gerade besprochen, was du jetzt gerade liest, bei Hiob, das zeigt, dass dieser kalvinistische Lehre, dass der Mensch keinen Wille hat. Ach so. Dass der Mensch kein freien Wille hat, Gott zu gehorchen, sondern dass Gott alles kontrolliert. Mhm. Normalerweise, wenn das wirklich so wäre, müsste der Teufel zu Gott sagen, nicht, du hast ihm doch alles gegeben, du hast ihm doch alles, der hätte sagen müssen, du hast doch alles so kontrolliert nach deinem Willen. Mhm. Wieso wunderst du dich, dass Hiob so handelt, wie du es ja vorgemacht hast, also vorgegeben hast. Mhm. Er handelt ja nur so, wie du ihn sozusagen erschaffen hast. Das ist ja nicht sein eigener Wille. Mhm. Aber Gott sagt, er antwortet und sagt, dass es geht darum, dass Hiob sich bewusst eigenwillig für mich entschieden hat. Ja. Und das widerspricht diese Lehre, dass Gott alles kontrolliert. Der Mensch kann nicht keinen freien Willen richtig. Ne? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, they want to say that God is in charge of everything. die Calvinisten wollen glauben, dass Gott alles kontrolliert. He said, you choose. Aber Gott sagt, du entscheidest. If he's telling you, you choose. Wenn er sagt, entscheide du. It means, you know, if he's the one controlling everything, the one watching, you know, he will not tell you to even choose. Wenn er doch alles kontrolliert, dann würde er doch nicht sagen, entscheide du. And if you are sick, why are you praying to be healed? Und wenn du dann krank bist, weshalb betest du? Amen. Because if it is his will for you to be sick, wenn sein Wille ist, krank and you are praying to be healed, und du betest für Heilung, that they pray, you know, they pray to be healed, religious people. Weil religiöse Menschen Amen. Beten für Gesundheit. And if you pray to be healed, wenn du dafür betest, gesund it means werden, you are fighting against some God that says he wants you to be sick. Kämpfst du gegen den Gott doch I don't know if somebody is getting it. Anscheinend will, dass du krank bist, weil du ja schon so lange krank bist. You are going to the hospital, you are fighting against God. Wenn du dann zum because Arzt gehst, anything that they believe that anything that happened to you, it is the will of God. Weil sie ja glauben, dass alles, was dir passiert, der Wille Gottes ist. If not, he will even if it is his will, he have his own will for us. Aber der Herr true. Hat seinen eigenen Willen für but uns. But Satan also have his own will. Aber der Satan hat auch einen Willen für Amen. Uns. Amen. And you are going to choose. Und du wirst dich entscheiden who müssen. Who will direct your life? Dein the will Leben that führt. You will take. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Give her thank you. Amen. God sees trust more than love. Gott sieht das Vertrauen mehr an als Amen. Liebe. He can only believe you love him if you can trust him. Er kann nur glauben, dass du ihn liebst, wenn du ihm vertraust. Are you getting it? He can only believe you that you love him if he can trust you. Er kann an dir nur glauben, dass du ihm liebst, wenn er dir vertrauen kann. If you go to Genesis 22, 1. Mose 22, there's something there, Abraham, about Abraham. Amen. God always wants us to trust him. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 22. You quickly go through. Amen. And it came to pass from verse 1, after this thing that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now your son, your only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Praise the Lord. Hallelujah. He's saying, give me your son. Er sagt, gib mir deinen Sohn. The Holy Spirit speaks. Der Heilige Geist spricht. I know he speaks through my children here. So. Und ich weiß, dass er durch meine Kinder spricht. You know how I know. Most of what you say, before you say it, he has already said it to me. Die Sachen, die ihr sagt, bevor ihr mir sie sagt, weiß ich sogar schon. Die meisten. Praise the Lord. Halleluja. I already know them. Ich weiß das schon. Amen. And you know how he speaks. Wie er spricht. And once you are telling me that the Holy Spirit, this is what, you know, the Holy Spirit never speaks like a witch doctor. Der Heilige Geist spricht nicht wie ein Satanist. He always refers you to his words. Er verweist dich auf die Wahrheit. If you look at when he's speaking to you, wenn er zu dir spricht, he refers you to the, verweist dich to the scripture. Auf die Schrift. Is somebody getting it? He refers you, take you to the. Look at how he spoke to John the Baptist when he was in prison. Johannes den Täufer, how did he speak? He referred John to the word. Er hat Johannes auf das Wort verwiesen. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. His word, his truth never fight against what he speaks. Seine Wahrheit kämpft nie gegen das, was er are spricht. You getting it? Let me leave there. And he said, take now your son, your only son. Isaac was not his only son. Isaac war nicht Abrahams einziger Sohn. He was having Ishmael before. Abraham had Ishmael before Isaac. Aber hatte auch noch Ismael. But here God is saying your only son. Aber Gott sagt hier deinen einzigen Sohn. Because that is what he approved. Weil nur das anerkannt von ihm. Amen. You know, people get son, get things from different places. Leute kriegen Dinge, Kinder, Satan can give you children. Ehen und alles, aber das sieht der Herr nicht, weil der Teufel kann die Sachen auch geben. You know, Satan can give you wealth. Der Teufel kann dir Reichtum he can geben. Give you things. Er kann dir Dinge but geben. He cannot give you salvation. Aber er kann dir nicht die Rettung he cannot geben. Give you Christ's life. Er kann dir nicht das Leben von Christus geben. Praise the Lord. Hallelujah. Whom thou lovest. He said, you love him. He spent no more than 20 years to have this child. Du hast 20 Jahre auf dieses Kind gewartet. The living God for more than 20 years. It's like you now have a husband that the Lord said we should pray for somebody. Amen. Amen. I'll say it later. Amen. Amen. Somebody. Amen. Amen. So that what you are believing Christ for, once it now comes, it will not control your life. Because it's on the way coming. Damit das, was kommt, wenn es in deinem Leben da ist, dein Leben nicht kontrolliert. Just like here, you see, here helped me to remember it. It spoke this morning or yesterday. Amen. Amen. He said, whom thou lovest. You know, if something gets to you, you get something on time. Wenn du etwas rechtzeitig bekommst, you don't even love it so much as something you have to work hard to get. Liebst du es nicht so sehr wie etwas, was du dir hart erkämpfen musstest? If it takes years for you to have children, when that child comes, you will value that child more than every other thing. Du wirst dieses Kind so krass wertschätzen. It's the same as husband, it's the same as wife. In der Ehe. It's the same as everything. Amen. When that thing comes, diese Sache kommt. you want to protect that very thing. Du willst die Sache beschützen. It's talking about mercy. Amen. Praise the Lord. Yeah. Amen. You want to protect that very thing. You don't want it to get out. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Upon one of the mountains which I will tell thee of. You know, step by step. Schritt für Schritt. Amen. Amen. I'm going to tell you, do this. I will. Then, you know, as you are going, you know where I'm saying. I'm talking. He did not tell him where to take that child. Er hat nicht genau gesagt, wohin er mit dem Kind soll. Where I will show you. Sondern der Ort, an dem ich dir zeigen werde. Er hat es noch nicht offenbart, aber er wird es dir noch zeigen. I love his way so much. Er macht dich erstmal auf den Weg. Amen. Amen. So if I don't know it now, it doesn't matter. Also wenn ich es jetzt nicht weiß, he will reveal it at the right time. Er wird es zur rechten Zeit offenbaren. Things will work out as he works. Dinge werden so laufen, wie er es will. I'm getting something. Praise the Lord. And Abraham, let me quickly say this. People always want to ask, what is your plan? What are you going to do in your future? Leute wollen immer wissen, was sind deine Pläne? Was willst du mit deiner Zukunft anfangen? You tell me that you invite Jesus. Aber wenn du mir so eine Frage stellst, lädst du Jesus persönlich an. I will just tell you about Jesus. Ich will dir etwas über Jesus erzählen. That if you are looking for my, you know, what I'm going to become in the future. Wenn du nach meiner Zukunft and if you really want to know, you come to Jesus. Willst, musst du zu Jesus kommen. He will reveal it to you. Er wird es dir offenbaren. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we don't know what we, you know, we don't know. You know, people in the world, they know they are going to become professor. This, that. They just, you know, what are you going to become? Before you know, as they already said, they've got children. How? Eh? How did they say that? Praise the Lord. They've got children. We don't even know. I don't know. Die Kinder Gottes, wir wissen nicht, was wo wir in 5 Jahren all sind. I know that I have my father. Alles, was wir wissen, ist, I have Vater Jesus. Haben. Wir haben Jesus. Praise the Lord. Halleluja. I don't care about the future. What I care about is egal. Here. Er ist mir wichtig. Praise the Lord. Halleluja. Verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took. You know, Abraham did not even tell the wife. Abraham hat es noch nicht mal seiner Frau. He's not gesagt. Here that he tell the wife. Hier steht nicht, dass er es seiner Frau erstmal erzählt. Did not reveal it to the wife. Er hat es seiner Frau nicht offenbart. You know, sometimes God tells you something. Be careful. Wenn Gott dir etwas sagt, sei vorsichtig. Amen. Amen. You know, you are the one he revealed it to. I know that. Du bist die Person, der das offenbart worden ist. Unbelief. Unglauben. Unbelief is going to come by hearing. Unglauben kommt auch durch Hören. You know, it's like, you know, Satan know that he did not reveal it to them. Der Teufel weiß, dass der Herr es ihnen nicht offenbart hat. It will be easy for him to go to them than to come to you. Sie zu manipulieren, als die Person zu manipulieren, zu der er es gesagt hat. It will be easy for Satan to go to those God did not speak to direct. Than those that he spoke to. Es ist einfacher, die Leute zu verunsichern und ins Zweifeln zu bringen, die es nicht direkt von Gott gehört haben, als die Person, die es von Gott direkt gehört hat. The husband said, he said, God said. Are you really sure? Dein Ehemann hat es gesagt, Gott hat es gesagt, aber bist du sicher, dass es Gott, der es gesagt hat? Bist du sicher, dass Gott ist, der durch ihn spricht? Jawohl, to Eve. Das ist Eva passiert. Amen. God spoke to Adam, and not to Eve. Gott hat zu Adam gesprochen, aber nicht zu Eva direkt. Amen. He spoke to Adam. It's Adam that said it to Eve. Und Adam hat es Eva gesagt. And that's why Satan was able to go to Eve. Deswegen war der Teufel in der Lage, Eva zu manipulieren. And that's why when Christ's word comes to you, wenn das Wort von let it not be it's coming from him. Lass zu, dass es and not from anybody. Von ihm direkt kommt und nicht von einer dritten Person. Are you getting something? Oder zweiten Person. Because you know it's a matter of time before Satan plants seed into your heart. Das ist eine Frage der Zeit, bis der Teufel Samen in dein Herz pflanzt. The pastor said it. Der Pastor Mommy hat gesagt. Said it. Mommy hat es gesagt. Are you sure that is what God said? Dass das ist, was Gott gesagt hat? Are you getting it? Allow it to be directly from him. And not from anybody. From Christus kommt und nicht mal von mir selbst. I'm not saying you don't say. Mama said. Mama. Yeah, but you know, don't let it be Christ said. Lass lieber zu, dass es Christus hat gesagt, dass es zu deiner eigenen persönlichen Offenbarung wird. If I'm in religion, I would love it to see Mama say. Aber wenn ich in Religion wäre, würde ich lieben, dass ich ständig zitiert werde. Aber ich bin nicht hinter Religion her. Oh Jesus. Zitiere bitte Jesus. For Christ, all about zitiere him. Christus, denn es geht um ihn. Let it be now revelation that is coming from him directly to you. Das ist eine Offenbarung, die direkt von ihm zu dir kommt. Praise the Lord. And Abraham rose up in the morning and saddled his ass and took two of his, you know, so many times, you know, if you look at it, it's like slave women, they are more hungry of Christ more than men. I don't know why it's like that. Manchmal scheint es so, nowadays, als ob Frauen hungriger sind auf Jesus Christus als Männer. I don't know. Amen. Because if you look at churches, wenn I don't know. Wenn du die Kirchen anguckst, Women are more. Frauen sind oft in Überzahl. Look at even this our church. Selbst unsere Gemeinde. Amen. It's not supposed to be so. Das sollte eigentlich nicht so sein. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord is looking for who to flow through. Aber der Herr sucht nach Menschen, durch die er arbeiten kann. It doesn't matter, male es ist of egal, ob Mann oder Frau. That is looking er sucht for nach Gefäßen, durch die er arbeiten kann. Amen. Amen. The eye of the Lord is looking to and fro. Die Augen des Herrn. In our chronicle. Suchen. Amen. Looking for who to go through. Durch wen er arbeiten kann. Just like Satan said, he was so busy. Genau, wie der Teufel sagt, er sucht nach einem Opfer. So also the eye of the genauso Lord der Herr sucht is going to and fro, nach einem for Gefäß, to go through. Durch das er arbeiten kann. Will you allow him to go through you? Willst du zulassen, dass er durch dich arbeitet? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I cleared the wood for the burnt offering and rose up and went into the place of which God had told him. Verse 4. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ox, and I and the lad will go yonder and worship and come back to you. You know, I don't even know how to describe Abraham. Jetzt kann ich mich Abraham beschreiben. He said, we are going to worship. He did not say, I'm going to sacrifice him. Er hat nicht gesagt, er wird that I will be the one coming back. Because he never believed that boy is dead. Er hat nicht geglaubt, dass dieser Sohn tot ist. Oder he nicht never wird. Believed that boy will die. Er hat nicht geglaubt, dass is dieser somebody Sohn getting wird. It? Oh, he never believed. Er hat das nicht geglaubt. He said, we are coming back. We are both zurück. Coming back. Wir kommen beide zurück. But he knew, you know, he what God said. God said, go and sacrifice him. It means you are the only one coming back. Das heißt, du kommst dann alleine zurück. You know, if he was not rooted, wenn er nicht verwurzelt gewesen wäre in Gott, he would burst into tears there. Hätte er hier einen Zusammenbruch bekommen. You're asking me where we are going. Hey, I'm the only one that will come home. This boy is hatchet. Make hatchet with him. Make a shit. Tell them goodbye. You know. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham believed God. Aber Abraham hat an Gott geglaubt. No wonder it was counted unto him as righteousness. Deswegen wurde ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. No wonder he was called the father of faith. Deswegen wurde er der Vater des Glaubens. He believed God that you know this boy is not going to die. Wird to sterben. Er wird mir Er wird mit mir and that's why, whatever you give into the house of Christ, it's not wasted. Es ist nicht it's coming hundredfold. Es kommt 100-fold. And if you can believe it, wenn wir es glauben können, how I wish we can believe. Ich wünsch, dass wir just es glauben like, können. just like, you know, he's believing here. Genauso wie er hier glaubt. I'm going to give him, but he's coming back with me. I'm giving him the house, that money, whatever it is. But he's coming Sache, back with me. Ich gebe diese Sache, aber es kommt mit mir he doesn't want it. He doesn't want to take anything from Denn er will you. Uns nichts wegnehmen. He wants to take those, whatever you have, he wants to turn it to divine. Er, was immer du hast, er möchte es göttlich machen. You know, until it turns to divine, it can do nothing. Weil erst wenn es göttlich ist, kann es wirken, den Willen des Herrn verwirklichen. Praise the Lord. And that's why your husband, until he turns to divine, it will be fire 24/7. Deswegen erst wenn dein Ehemann göttlich wird, ein göttliches Geschenk Gottes wird, wird es sich manifestieren können, weil sonst wird es nur Streit und Zwietracht verursachen. You know, let me leave there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know that man that you submit to him. He's a man you are depending on him, believing him for your right mate. Yeah, it means you submit him to him. Das heißt, du hast diesen Menschen Christus übergeben. Yeah, so also the man submit the wife, the woman to him. Amen. Amen. You know, submit that whoever, what to, no, whatever Frau, you want to keep, you better give it to Christ. Was immer du behalten willst, gib es Jesus Christus. If you want to keep your marriage, wenn du eine Ehe behalten submit willst, it to Christ. Übergebe sie Christus. By believing him, that's how you submit things to him. By choosing him, no matter how difficult it is, no matter the persecution you are going to have, egal wie viel submit it. Verfolgung du deswegen erleiden wirst, übergebe es Jesus Christus. If he join you together, he's the only one that can separate you. Wenn er euch zusammenfügt, ist er der Einzige, der euch erhalten kann. Und auch if you choose kann. Him and believe him, he join you together. Wenn du dich für ihn entscheidest und ihm glaubst, dann kann er euch zusammenführen. Amen. Amen. Whatever you want to keep. Was immer du bewahren willst. The society you love, give it to Jesus. Was immer du liebst, gib es Jesus. He's the only one that can keep it. Er ist der Einzige, der es bewahren kann. Where a thief can never break in and steal. Wo ein Räuber nicht einbrechen kann und stehlen kann. Praise the Lord. Halleluja. And Abraham took verse 6. Abraham took the wool of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son, and he took the fire in his hand and the knife. The knife he wanted to use to kill the son. Das Messer, was er nutzen will, um seinen eigenen Sohn zu töten. Upon all, he believed that they were coming back together. Dass sie zusammen zurückkommen. Can you see the strong defeat? The knife, everything was Das Messer, alles war bei ihm. And they went both of them together. Verse 7. And Isaac spoke unto Abraham, his father, and said, my father. And he said, here I am, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? I hope I'm not the one you are going to use. You know. So children, they will just throw the wood away and throw for their dear life. And the Kinder hätten das Holz weggeschmissen und weggelaufen, hätten sich nicht mehr umgedreht. He's almost trained his son. Aber er hat seinen Sohn aus in the Lord's way. Erzogen. If you look at how he trained his son. Er hat seinen Sohn gut erzogen. Amen. Amen. He trained this boy. Er hat diesen Isaac. Jungen gut erzogen, Isaac. He said, train that child in the way of Christ. Bilde das Kind, erziehe eure Kinder in Christus. Won't, because when he now grow, he will not depart from it. Wenn er erwachsen ist, nicht von Christus weicht. If you don't train them in the ways of Christ. In Christus erziehst. When they have grown, they will fight you. Wenn sie dann erwachsen sind, bekämpfen sie dich. Isaac could have fought, you know, just beat up the father. He can beat him up. Hätte seinen Vater zusammenschlagen können. That one is old. Say, ah, are you not the one we're supposed to use for sacrifice? You want to use me? You are too old. You can't get out. You remember what we watched? They said, why don't you use your mother? Praise. Praise the Lord. Amen. I have years upon years in my life. Ich habe noch viele Jahre vor mir. Are you? Du. You are quarter to go. Are you not the one who's supposed to do for the sacrifice? Nicht mich. Quarter to go. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8, look at the reply. And Abraham said, my son, God will provide himself. It's not about us, it's about himself. Es geht nicht uns, sondern Jesus. Can we believe that? Können wir das glauben? It's not about me, it's about him. Es geht nicht mich, sondern ihn. He will provide himself. Er wird versorgen. Amen. Are you getting it? He will provide himself the right husband, the right mate. Den richtigen Partner versorgen. Whatever is giving you, is giving it to himself. Gibt er zu sich selbst. Amen. Are you getting it? It's not God, Father, give me. Father, it's all about you. Nicht you separate yourself from him and you expect him to work. Und erwartest, dass Jesus dann in dir wirkt. Abraham did not separate. You know, Abraham, he just see that it's all about him. Aber er erkannt, dass es Jesus geht, dass Amen. Es um geht. That once he's telling him to do something, he's telling himself to do something. Dass wenn ihm sagt, soll etwas tun, dann tut selbst. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Verse 9. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. He bound him with rope. Like, you know, if you are going to kill animal, you have to tie the legs, tie the hands. So even when Tier einfach festbindest, damit es halt nicht wegläuft. This child did not say, what are you doing for? Aber dieser Sohn hat kein einziges Mal gefragt, was machst du da? You are a criminal. Du bist kriminell, was willst du von mir? Amen. He trained this child in this way. Er hat dieses Kind gut erzogen, dem Herrn erzogen, dass es gehorcht. Amen. Den Herrn gehorcht. Let us train our family, our Lass uns children unsere Familie, unsere Kinder so trainieren, erziehen. Entscheide dich für Jesus und er wird diese Kinder so no erziehen. Flesh can train children. Weil das Fleisch kann Kinder nicht Amen. Erziehen. Look at children Schaut euch Kinder an heute. They choose death, Sie entscheiden sich für den Teufel, für den Tod. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ is to train them. Christus muss sie auch erziehen. You submit them to him. Den Herrn. Amen. Amen. By believing that he is their father. Dass er ihr Vater that he is the head of the family. Dass er der Kopf der he Familie. Is the Alpha and Omega er of the Anfang, family. Ende der he is their father more than you er are their father. Er ist ihr Vater mehr als du ihr Vater bist. Are you getting it? It's not they are my son. Meine, you know Kinder, that? Meine Kinder. You know when David was going to speak to when God, David was going to die. Kurz vor David's Tod. Amen. To go and be with the Lord. He spoke to Solomon. Hat zu seinem Sohn gesprochen, zu Amen. Salomon. He spoke to Solomon. Zu Salomon he told Solomon to see. He said, "Your father." Hat gesagt, dein Vater. He said, your God. Dein Gott. He said, see your God. Schau dir deinen Gott an. He said, he did not say my son. He said, he was always telling Solomon that you belong to him and not to me. Er hat Solomon immer klar gemacht, du gehörst zu Gott mehr als du zu mir gehörst. Are you getting it? Because you know, you don't drag children with him. Deswegen du, you don't drag things with him. Du solltest mit I don't know, you cannot go there because of time. Amen. Dinge nicht ziehen, also ja, meinst du? Ja, so, dass du etwas von zerren, ja, aber es ist anders gemeint, sondern dass du etwas für dich beanspruchst, ja. Anstatt es Jesus Christus zu übergeben. Also Jesus hat es, aber du nimmst es ihm so weg. Dass du es ihm nicht wegnehmen sollst. Don't ja. Children genau. Him. Du sollst ihm die Dinge nicht entreißen, die er dir gegeben hat, den Segen entreißen. He bless you with those children. Weil er hat dich mit diesen Kindern gesegnet. Nimm ihm diese Kinder nicht weg, weil du denkst, if you dass sie sein them, he will not be in control. Weil wenn du sie ihm wegnimmst, see dann him er as your father, more than you see yourself as your father. Seh Gott mehr als ihren Vater, als du dich selbst als ihr Vater siehst. Is somebody Amen. Getting it? Yeah. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 10. He believed and is acting on it. Er hat geglaubt und danach gehandelt. Amen. And the angel of the Lord called upon him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, lay not your hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know. Can you see trust? Ich sehe Vertrauen. Das Vertrauen. Amen. Mm. I now know that thou fearest God. Mm. Amen. Amen. If he speaks to you and you refuse to obey, wenn er zu dir spricht und es nicht tust, you dann vertraust ihm nicht. Something away from dann you. Glaubst du, dass er dir etwas wegnehmen will. Doesn't want to take. Aber er will dir nichts wegnehmen. For that thing to be to. For that thing to be to have victory in your life. You have to submit it to him. Damit diese Sache seinen Willen tun kann in deinem Leben, musst du es Jesus Christus übergeben. For that marriage to have victory. Damit diese Ehe Erfolg hat in Christus. What Christ got victory, das, was Christus hat, musst du es ihm übergeben. If not, sonst it's tears, weeping and regret. Wird es dein Untergang sein. Amen. It's a matter of time. Might take 20 years. Some of us, 20 Jahre. Our parents divorced when we were 30 years. Unsere Eltern haben marriage. Sich getrennt, als sie schon 20 after Jahre. After having 3-4 children, 5 children. Als sie schon einige Kinder hatten. Amen. Amen. Takes time. Es braucht Zeit. Sometimes. Manchmal. Praise the Lord. Amen. And he said, lay not your hand upon the Lord. Neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. See, thou hast not withheld your son, your only son from me. Amen. Today, he's not telling us to bring son. Exactly, that we believe in Sohn opfern. Separate from something. Sondern can sagt, we ever separate from trenne it? Dich von einer Sache, how much more when he tells us to bring son? Wie viel mehr? Wie wollen wir ihm dann vertrauen, wenn er uns sowas sagt? Wir würden ihn verweigern. Abraham did not rebuke Aber the hat Lord. Gott nicht verweigert. Somebody getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. If he tell you to separate from something, separate from him. Dann trenne dich davon. If not, sonst you are joking with death. Machst du spielst mit dem Everywhere is programmed with death. Denn der Tod ist überall vorprogrammiert. Satan has his own plan. Are you getting something? Denn der Teufel hat seine eigenen Pläne. Amen. Amen. Stop choosing him. Hör auf, dich für ihn zu entscheiden. If he says, separate from that woman, separate from that man, separate from those friends, your brothers and sisters, separate from your mother, separate from your father's town. Like he told Abraham, separate. Wie Abraham gesagt hat, trenne dich davon. Separate from them. Trenne dich davon. They don't know me. Sie kennen mich nicht. They plant evil into your heart. Dann pflanzen die Bösen in dein Herz. Und du fängst an, ihn und sein Volk zu hinterfragen. They do things with their reasoning, with denn sie their tun mind. Dinge mit ihrem eigenen Verstand. You with me. Aber du tust Dinge mit mir. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For them it is what makes sense. Sie machen das, was für sie Sinn ergibt. Amen. For Christ is what Christ Wir machen das, was Christus sagt. Amen. Amen. Amen. Mine makes sense. Vielleicht macht es keinen that Sinn. He said it, aber er hat es gesagt it. Und deswegen tun wir es jetzt. You know, give me your son does not make any sense. Ihm seinen Sohn zu geben, macht keinen Sinn. Yeah, somebody said, no, it's not your son, it's your eyes, animal. Go and look for animal. Er meint ein Tier, wahrscheinlich ist es eine Metapher. Because animal makes sense. Weil ein Tier macht mehr that Sinn. That he said no. His word does not make sense to the natural man. Ja, blessed. Sein Wort macht keinen Sinn für den natürlichen Menschen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The only son from me. Dein einzigen Sohn von you mir. You did not love him more than hast me. Hast ihn nicht mehr geliebt als mich. You did not love him more than hast me. Hast ihn nicht mehr geliebt als mich. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, marriage. Let me use marriage. Amen. Amen. We cannot correct our husband. Wir können unseren Ehepartner nicht verbessern. How do we correct? But telling them Christ. Wie belehren wir sie, indem wir ihnen Christus geben? Because we know there is going to be persecution. Aber wir tun es nicht, weil wir Angst haben vor Verfolgung, aber das ist nicht Christus. Amen. We cannot, you know, we cannot you know, be there for Christ. Wir können nicht da sein. We cannot choose him. Wir können uns nicht für ihn because we know that, you know, they always have final say. Wir wissen, dass sie immer das letzte Wort haben. You better allow Christ to have the final aber lass lieber zu, dass Christus das letzte Wort Amen. Hat. Amen. Learn to choose Christ. Amen. And not learn to choose your husband. Und nicht deinen Ehemann zu wählen. Not learn to choose your mother. Oder deine Mutter zu wählen. Oder deinen Vater zu wählen. Sondern Christus zu wählen. Amen. Amen. And Abraham lifted up his eyes and looked. And behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of the son. You know, sometimes he tells us to do things. And those things are so difficult to do. Diese Dinge fallen uns manchmal schwer. Because we think that, you know, how, what are people going to say? Wir sagen, wir denken uns, was werden Leute denken? What will my mother say? Was wird meine Mutter sagen? What will friends say? Was werden Freunde sagen? Tell them what God is saying. Sag ihnen das, was Gott sagt. Tell them what God said. Sag ihnen das, was what Christ said. Was Christus gesagt hat. Tell them you are believing and obeying the voice of Christ. Der Stimme des Herrn glaubst und vertraust. Tell them you are obeying the voice of Christ. Sag ihnen, dass du der Stimme des Herrn glaubst. Is it not wonderful to obey the voice of Christ? Wundervoll, der Stimme des Herrn zu gehorchen. Is it not so good that to obey the voice of Christ? Es ist gut, der Stimme des Herrn zu gehorchen. If you choose him, wenn du dich für ihn entscheidest, people will come to him. Wenn Leute auch zu ihm kommen, zu ihm finden. Amen. Amen. They will come to him. Sie werden zu ihm finden. When you keep on choosing, wenn du dich für ihn entscheidest. If, for example, you are out of your mother's house and path into somebody's house, for example, and the Lord is saying, go back. And you know you are not back to your mother's house, and your mother is asking, why are you there? Then you say, the Lord said, I should be back here. Somebody getting it. The Lord said, who's Lord? The Lord said. Wenn du Entscheidungen triffst, wenn du ein- und ausziehst, Orte verlässt und an Orten wieder bleibst, machst du alles wegen dem Herrn. Und wenn dich Leute fragen, weshalb du diese Bewegung machst, diese Sachen machst, dann sagst du auch, es ist wegen dem Herrn, weil er dein Leben kontrolliert und it leitet. Is not the pastor says. Es ist nicht der Pastor, der dein Leben leitet, sondern der you Herr. You are obeying the voice du of the Lord. Die Stimme des Herrn. And not the voice der Stimme of des pastor. Herrn, nicht die Stimme that's des Pastors. That's like what the difference. Amen. You know, even before, you know, the Lord work in different ways. Der Herr arbeitet unterschiedlich. Before you even park there, he can tell you, go back. Bevor du dahin ziehst, kann er dir sogar sagen, how he walk. Geht's wieder zurück. Before this child was killed. Bevor dieses Kind getötet before wurde. Abraham could kill this bevor child, Abraham dieses Kind töten konnte, gab es ein there was animal with Tier, was erwartet hat, he won't to know which side, you know, if you choose me. Wo du stehst. Is somebody getting it? He's not neutral. I'm not here, I'm not there. Er will nicht, dass du neutral bist, in der Mitte stehst. Amen. You have to choose me. Und du musst I continue to choose me. Um mich weiter entscheiden. I want to know if I belong, if I am everything for you. Ob ich alles bin für and Abraham mich. Called the name of that place Jehovah Jireh. The Lord is the provider. Amen. The provider is the provider of everything. Er ist der Versorger von allem. Jehovah Jireh. The provider of everything. Amen. Er ist der Versorger von allem. Of whatever it is that he wants you to have. Allow him to be your provider. Lass zu, dass er dein Versorger ist. Amen. And it is said to this day in the mouth of the Lord it shall be seen. Verse 15. Susie, help us to read verse 15, Schatz. Mm-hmm. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. And said, by myself have I sworn, said the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld your son, your only son. Can you see trust? Because you trust me so much that I'm not going to take from you. I'm not going to steal from you, but to give you. Because you trust me so much that you know that you know I'm not a taker. I'm a giver. Somebody get in. Jesus came. He did not kill anybody. Jesus kam, hat niemand getötet. When they told him to kill, he said, you don't even know me. I'm here to save and not to kill. Als man ihm vorgeschlagen hat, Leute zu töten, hat er gesagt, er kennt mich nicht. Ich bin nicht gekommen zu zerstören, sondern zu retten. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ralph, can you help us to read verse 17? Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Ja. Praise the Lord. Hallelujah. That a blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee. Thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. Amen. Amen. Remember the stars and the sun. Erinnert euch an die Sterne und den Sand, von dem ich. And the sea shall possess the gate of his enemies. Amen. Amen. And in the sea shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Obey his voice. Gehorche seiner Stimme. Obey the voice of the Gehorche Lord. Der Stimme des Trust Herrn. Him Vertrau and obey ihm. Him. Und gehorche ihm. Amen. Amen. So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt in Beersheba. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Abraham walked in trust. Abraham arbeitet mit Vertrauen. And God saw it. Und Gott hat das gesehen. So he could see the trust. Er konnte das Vertrauen sehen. How he was trusting him. Wie er ihm vertraut hat. He walked in trust so much. Er arbeitet mit Vertrauen. Amen. Amen. Look, let us quickly look at another trust. Go to Daniel. Daniel. Daniel 3. Daniel 3. He wants us to trust him. Er will uns vertrauen. Vertraut Don't ihm. Doubt him, please. Zweifle nicht an ihm. Amen. Amen. Daniel 3. Daniel 3. Praise the Lord. Halleluja. Daniel 3. Daniel 3. Read from, let me, from 7. Daniel 3, Vers 7. Praise the Lord. Halleluja. Because of time, I don't know. Can somebody help us to read from one? Who is the first reader? Christine Ishat. Help us to read 1 to 3 first. Guys, Daniel 3, 1 to 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Da stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Okay. Weiter. Praise the Lord. Amen. Let me come in now. Thank you, Shad. Nebukadnezar, the king, made an image of gold, whose height was 3 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it upon the palm of Dura in the province of Babylon. Verse 2. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, and treasurers, and counselors, and sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king has set up. Praise the Lord. Halleluja. Gathering without Christ. Sich ohne Christus zu versammeln. Is gathering for Satan. Heißt sich für den Teufel zu versammeln. Any celebration you are celebrating with people, if it is not based on Christ. Wenn sie nicht auf Christus basiert, ist sie teuflisch. Amen. Yeah, they gather. Sie haben sich hier versammelt, aber nicht im Namen von Christus. Amen. They are celebrating something. Sie feiern etwas. There is no neutral. There is no in between. Aber hier ist kein Nix. Amen. Dazwischen. You are going to choose one. Du wirst dich entscheiden müssen. You are going to choose. Du wirst dich entscheiden müssen. You might gather in the midst of your natural family. Du versammelst dich vielleicht in der Mitte deiner natürlichen Familie. Your gathering is based on Christ. Aber basiert sie auf Christus? Of the flesh. Oder auf dem Fleisch? Amen. Amen. Then the princes, the governors, and the captains and judges. You know, today we are still doing the same thing, heute just like this man is doing. Wie dieser Mann es macht. Amen. We don't, you know, what you are doing without Christ is idol. Was immer wir ohne Christus machen, ist ein Götze. Amen. Gathering because of your mother's birthday. Wegen dem Geburtstag unserer Mutter. You are worshiping idol. Damit beten wir einen Götzen an. Let it be for Christ. Lass du das alles für und für Christus. We are praising Christ. Wir preisen Christus. We are now with Christ. Our gathering together is Christ. Wir versammeln uns für Christus. Amen. You know, what Nebuchadnezzar did is still happening today. Was dieser König gemacht hat, machen Leute immer noch heute. Selbst aber Gläubige. Man versammelt sich, um das Fleisch anzubeten. To praise Mother, to praise Father. Väter, Mütter zu pushen. If you have respect for a person, you have sinned. Aber Gottes Wort sagt, wenn wir Leute respektieren wegen ihren Titeln, dann sündigen wir. Don't do things for me because of mother. Do weil it for Christ. Ich einen Titel habe oder alt bin oder sonst, sondern tu es wegen Christus. Or because I'm old. Because let it be Christ. Dass du das Christus, das der Grund, weshalb wir einander respektieren. It's no longer about she is my mother. She's a son of God. Und das geht darum, dass sie ein Kind Gottes ist. Das ist der Fokus. She's your mother is flesh. You cannot save the flesh profit and nothing. Aufs Fleisch das zu reduzieren, wird niemanden retten können. But she's a son of God. Aber sie ist ein Sohn Gottes. It's the spirit. Das ist Geist. That's where Satan cannot touch. Da kann er Teufel nicht angreifen. That's where she's safe. Dass sie gerettet, dass sie she's a child im of Schutz God. Des Herrn. If even she's not born again, but you are praying for her. Und selbst wenn sie nicht wiedergeboren ist, betest du dafür, dass sie gerettet wird. Then you see her as a son of God. Siehst du sie wie ein Sohn? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then the princes, the governor. Okay, good. Let's go to verse 4. 4. And Herod cried loud to you, it is commanded, O people, nations, and languages. That at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, serpent, psaltery, dulcimer, and all this kind of music, you shall fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Praise the Lord. Hallelujah. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. That's 1-6 that we have just read. Daniel 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then from verse 7. Therefore, at that time when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, and the people, the nations, and the languages fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar, the king, has set up. Your mother might be that image. Deine Mutter ist vielleicht dieses Standbild. Amen. Your father might be that Dein Vater image. Ist vielleicht dieses Standbild. You know, things can be that image Dinge können dieses Standbild sein für dich. Your job, deine your Arbeit kann dieses Standbild that sein. Dinge, die uns von... Amen. Praise the Lord. Mm-hmm. It can't be that image today. Open it. Lock in the Zahnlücke. Yeah. Mm-hmm. Loop it. Loop it. You know, in Nigeria, people like in Africa, they, Nigeria, they like it very well. Nigeria ist ein Schönheitsmarker, ein Schönheitssymbol. It's God that will save me. My sister took me, they said we should go and do it years ago. When we were girls, they said we should go and do it. They would take a machine that they used to cut wood. People did it too. They do the blood will be coming out because it cut your skin. And I said, when I told her, I said, hey! I can never be part of it. What about if you buy the same with your nose? There is no alternative for nose. But this man will just take a motor saw. That they used to come to electric one, get open at it. You don't make it. I said, hey, what is that? I said, that was it, please. They love it, but here, they don't like it. He mark one, that's look at two. Two went to see her on the other day. Cover it. So put it. Praise the Lord. Amen. What people call beauty, Christ is our beauty. Yeah, and that's what Leute halt ihre Schönheit nennen. Christ ist unsere Schönheit. Amen. People see beauty in a different form. Ja, und Schönheit ist halt Christ überall anders definiert, in jeder Kultur anders definiert, aber Christ ist unsere Schönheit. My God. Oh. Can never remember, forget that day. Oh. I'm sleeping, I'm seeing it. I'm waking up, I'm seeing it. I said, this is more to kiss somebody. Blood everywhere. I said, hey. Verse 8. Wherefore, at that time, certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Verse 10. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, and so on and so forth, shall fall down and worship your golden image. You know, when you reject the flesh, wenn du das Fleisch verweigerst, wird es Krieg geben. If you reject the flesh, wenn du das Fleisch verweigerst, reject mother, reject father, Mutter, Vater verweigerst, reject things, wird es einen Kampf geben. You are rejecting something here. Sie haben hier etwas verweigert und es wird einen Don't Kampf geben. Expect it to be just bread and butter. Er war so kein Ponyhof. Amen. Amen. And whosoever falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of the burning furnace. That's 11, verse 12. There are certain Jews whom thou hast set up over the affair of the province of Babylon. Shadrach, Meshach, and Abednego, these men, O king, have not regarded thee. You know, they don't respect you. Sie vertrauen. You know, that's what they will say. You don't respect your mother, you don't respect your father. Sie respektieren deine Eltern nicht. You don't respect your mother, you don't respect your father. Du respektierst deinen Vater, deine Mutter don't respect your friend. Du respektierst deine Freunde nicht. No. Let me leave there. O king, have no regard for thee. They serve not your gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Verse 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. There's accusation. Es gibt eine and this accusation is true. Eine Anklage. They choose, these people choose God. Diese Leute haben sich für Gott entschieden und nicht für den Menschen. No, if you choose anyone that choose, you know, if you choose God, people sich für Gott entscheiden, as you choosing man. Sollten Leute nicht denken, dass du dich für Menschen entschieden Amen. Hast. Amen. The children that are here, they never choose us. Die Leute, die who are we? Hier sind, entscheiden sich nicht für uns. They wer choose wer Christ. Sind wir denn? Sie entscheiden sich für Christus. Amen. Amen. We are nothing. Wir sind nichts without Christ. Ohne Jesus Christus. Then they brought this man before the king. Don't be afraid if they bring you anywhere. Hab keine Angst, wenn sie dich irgendwo they take zitieren, you anywhere. Wenn sie dich irgendwo hinbringen. Remember Matthew 11. Erinnert euch an Matthew 10. 10. He said, I send you in the midst of wolves. Ich schicke euch in die Mitte von Wölfen. Amen. You know that your mouth will be making kick. Dass sie die ganze Zeit reden. Your mouth is making kick. Sie reden. Like a typewriter. You know typewriter. Ununterbrochen. No, the old typewriter machine. Where wie eine Schreibmaschine. They know evil more than the truth. Sie kennen das Böse besser als das Amen. Gute, als die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. Nebuchadnezzar spake, verse 14, and said unto them, is it true? O Shadrach, you know, these people, you know, sometimes we even want to defend ourselves. Manchmal wollen wir uns verteidigen. I've done this, I've spoken to them, I've done this. Are you owing anybody anything? Schuldest du irgendjemand etwas? Once you choose Jesus, wenn no, dich für Jesus entscheidest, let who want to fight, let that person fight. Wer kämpfe, soll it's kämpfen. Not fighting you, it's fighting Christ. Aber Person bekämpft nicht dich, sondern you are not owing them any explanation. Du schuldest niemandem eine Erklärung. They want to ask them, come and explain what to a liar. Du solltest they will not accept the truth. They will never, there's no amount of explanation that can make them accept the truth. Egal wie sehr du ihnen die Wahrheit erklärst, werden die Wahrheit nicht they verstehen, can never. Weil sie Lügner sind. Because their father, the devil, weil ihr Vater, der Teufel, is the father of ein Lügner ist. Er ist der Vater jeder Lüge. Amen. Amen. That they keep on choosing. Und sie entscheiden sich they are not vessels for him. Und dann sind sie Gefäße für ihn. Und er der Teufel kann durch sie wirken. You are going to choose the vessel. Deswegen müssen wir uns entscheiden. No, the either vessel for Christ or my vessel for Satan. Wessen Gefäß sind wir? Amen. Amen. Für den Teufel oder für Christus? And it is true. Is it true? Is it true? O Shadrach, Meshach, and Abednego. Do not you serve my gods, nor worship the golden image which I have set up. Now, if you be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, flute, and so on and so on, you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast in the same hour into the midst of the burning furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? You know, when people say such things, wenn Leute solche Sachen so, sagen, it frightens me. Dann macht mir das Angst. You know, the other day I heard that we can only pray for people here. Ich habe letztens gehört, dass wir hier nur für Leute beten können. Wir können sonst nichts tun für Menschen hier. Wir können nur für sie beten. Gebet ist größer als alles, was da draußen ist. Amen. Das Gebet in Jesus' Namen ist schärfer als jedes Schwert. Amen. Sie haben natürliche Messer. Wir haben ein übernatürliches Messer. Amen. We can only pray. It's true. We can pray. Wir können nur beten. But whatever we say out, we speak out, will not go without doing the job. Wird nicht unerfüllt sein Werk vollrichten. Amen. Somebody getting it? We don't have lawyer. We don't have doctors. Wir haben keine Anwälte. But we have keine Jesus Ärzte, Christ. That is greater wir than haben Jesus Christus, der größer ist. Is somebody getting it? All of them put together. Christ is greater. Zusammen. Christus ist größer. He said, before any problem comes, you vor already have this. Vor dem Problem haben wir schon einen Erfolg. Don't be afraid of anything. Hab keine Angst vor irgendjemandem oder irgendwas. Who is this God that will save you in my hand? Wer ist dieser Gott, der euch retten wird? Somebody can say that. Niemand sowas sagen kann. I don't know if it is, you know, it's no longer on a new mind. Das ist nicht mehr unerneute it Gedanken. Is, you know, the other day, that was on Wednesday. Talk about, you know, what God told me that some people are dead. You know, I cannot even know decide if you how deep you are. Der hat mir offenbart, you can judge you by yourself. Dass einige von uns tot sind, aber ich weiß nicht, was er mit diesem Tod meint. Nur du selbst kannst darüber entscheiden, was in welche Art von Tod du wandelst. You chose. You know, you can know it. Du weißt, because you, it is nicht, between you and him. Was zwischen dir und Gott ist. You know how deep you have been in unbelief. Du im Unglauben bist. How your relationship with those people has been deine, so deep. Deine Beziehung mit den Toten ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Who can deliver thee? Wer kann dich retten? Aus meiner Hand. You are talking to God. Du sprichst zu Gott. Here is the house of Christ. Hier ist das Haus von Christus. No one point finger here. Kann, niemand kann dir mit dem Finger drauf zeigen und davonkommen. Amen. We don't fight people. Wir bekämpfen Menschen nicht. He said vengeance is mine. Aber Herr sagt, die Rache ist mein. Ich werde vergelten. Amen. He said reward comes from me. Die Belohnung kommt von mir. Not from man. Und nicht von Menschen. Amen. This share is between you and me. Zwischen dir und ihm. And not between you and us. Und nicht zwischen dir und uns. Amen. Amen. Verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said, O King Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Who understand what is that? We are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace. But if he will deliver us, and he will deliver us out of your hand, O King. But if not, can you see the trust? If not, it doesn't matter the result. Es ist egal, das Ergebnis. That we choose him. Ja, wir entscheiden uns für ihn. If we will die. Das wenn wir sterben. For me to live is Christ to die. Leben ist Christus, sterben ist gewinnen. Genauso wie Paulus gesagt hat. It doesn't matter any result outside. Es ist egal, was das Ergebnis ist. Are you seeing something here? He said, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve your gods. We will not hear the voice of men. Wir werden die Stimme der Menschen nicht hören, sondern die Stimme Gottes. I will choose Christ and keep on choosing. Ich werde mich für Christus entscheiden. No worship the golden image which thou hast set up. That's trust. Das ist Vertrauen. Amen. Amen. We are not here. We don't choose him because everything will be fine. deswegen gut. That we will not be sick. That is not why we choose it. Wir entscheiden uns nicht. We are not here in this house because everything is so beautiful. Or everything will be beautiful. We are not here because of his voice. Und wegen seiner Stimme. That's what he wants. Das will er. Is somebody getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury, was so angry, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. You know, just see your life today. Compare your life. See your life and what these people are going to. What they went through. Amen. See your life today. It's the same. How people are so angry with you. They want to just take you and just be like this. Am liebsten, wenn sie dich zerquetschen. Amen. You know, they are so angry. You can see it with their voice. You can see it with everything, how they speak. Amen. If you them, they have taken to you through phone. It's as if they want to jump through the phone. We thank God that nobody can go through the phone. Wir sind dankbar, dass jemand durchs Telefon gehen kann. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So angry. So wütend. Because of the flesh. Wegen dem Fleisch. Because of the flesh. Wegen dem Fleisch. If you're angry because of Christ, wenn du can hear wütend it. Bist wegen Christus, Paul was angry because of Paulus Christ. War auch wütend wegen Christus. Because they refused to choose Christ. Weil sie sich nicht für Christus entschieden haben. You know that. Amen. Amen. He called them names. Er hat sie auch verflucht. He said, foolish Galatian. Er sagt, ihr dummen Galater. That was anger. Das war Wut. He was angry, er war but wütend. The stronger was against Satan. Und es war gegen den Teufel. God gave us temper. Gott hat uns Wut He wants us to be angry. Wir sollen wütend sein. They're angry against Satan and not against people. Gegen den Teufel, aber nicht gegen Menschen. Amen. Amen. You fight Satan and not people. Leute und nicht Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Then the Nebuchadnezzar was full of fury and the form of the visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, he spake and commanded that they should heat the furnace once several times more than it was wont to be heated. You want to fight God. Du willst Gott bekämpfen. If you are fighting anyone that chooses you, you are fighting the ministry. Bekämpfst, der sich für Christus entschieden hat, dann bekämpfst du auch die Gemeinde. If you are fighting anyone, niemand bekämpft, that choose Jesus Christ für Jesus entschieden hat hier. That's fighting, du kämpfst auch die Gemeinde. Christ. Du kämpfst Christus. Amen. These people we are fighting. Diese Leute haben Gott bekämpft. Not the three Hebrew boys. Nicht die drei hebräischen Jungs. Then we are fighting. And if you are fighting God, wenn du gegen Gott kämpfst, it's terrible. Es ist schrecklich. Verse 20. And he commanded the most mighty men that were in his army to burn Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the fire. 21. Then these men were bound in their coats, their horses, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Verse 22. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. I see. How many of you, how hot can the fire be? Wie heiß kann dieses Feuer, dass es Leute einfach so umbringt? That evil king, your giant, your man. Dass selbst seine Riesen da getötet hat, seine Soldaten getötet hat. The fire was so hot that the people that dropped them inside the fire got burned. Das Feuer war so heiß, dass die Leute, die eigentlich als Soldaten die Jungs da reinschmeißen sollten, auch gestorben sind. The heat burned them. Das Feuer hat sie verbrannt. Verse 23. And this man, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the furnace. Verse 24. Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselor, did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. He answered and said, no, I see four men. Praise the Lord. Amen. He said, I see four men. I see four. The Lord is there. Der Herr ist da. You are never alone. Wir sind nicht alleine. Amen. Our children, we are never alone. Gott sind wir niemals alleine. Yeah, and you need to open your eyes. Wir müssen ihre Augen öffnen, so that they sehen. Can see. The same eye, you know, before the fire. Vor dem Feuer. And in the fire. Und im Feuer. You know, a love can save you before the fire. Viele können dich vor dem Feuer retten. Parents can even come and beg for you. Friends can beg for you. Können für dich betteln, flehen, dass du nicht ins Feuer geschmissen wirst. Aber wer kann dich im Feuer retten? Praise the Lord. Halleluja. But all this because these people, they trust. All das passiert, weil ihr Vertrauen auf dem Herrn lag. Sie haben ihnen vertraut. Amen. He walk in trust so much. Er arbeitet mit Vertrauen. Amen. Trust him. Vertraut dem Herrn. Yes, Papa, I want to say something. In this story now, you know, in Western Europe here, and new generation, like some people, anti-Christ, anti-Bible always say, they say it's story. How can somebody enter the fire, and fire will not burn them? You know, sometimes they do it in film, they say it's like a film. You see, that's why I always say all the time, in the spiritual world, there's nothing they cannot do, both for God or from Satan. Are you getting my point? Mm-hmm. That is fire. Mm-hmm. The true fire. But that is true fire. But ordinarily, it's own logic. You cannot believe doesn't that. Doesn't make any sense. It doesn't make any sense. But what I'm trying to tell you, like from my own experience, you know bottle, breaking bottle, a broken bottle. If you don't wear shoe, can you step on it? Also kannst du auf Glasscherben drauf treten, ohne, also wenn du barfuß bist? Bottle. Can you take bottle and break it and begin to eat it? Kannst du eine Glasflasche essen? Have you seen somebody like that? Here in Europe, maybe they've not seen it. Yeah, I've not seen it. But where I come from, I see it. So when you're talking about this fire, it's not I'm not seeing it as cinema or film. I'm saying it as true because I've seen somebody eating bottle And the one that breaks down, if you want to pick it, you blood will come from your hand. So that is this side. That's why people like me will believe. You don't need to talk too much. So, praise the Lord. Again, it's like that centurion man. So with the Romish Hauptmann. He could use the physical. That's why even the Bible is still there today, the Old Testament. He help us to believe God. That's why we listen to news, we listen to this, because we can see it and say, Father, we can believe you. Because once you see them, especially here in Europe, they never believe anything spiritual. Man macht sich über die Sachen eher lustig. Until you have problems. Then look at the churches everywhere. Deswegen guckt ihr die Gemeinden an. Because, you know, until there are problems, their bomb is throwing, they are throwing bombs. Kriege everywhere, then they are saying God. Wenn Umweltkatastrophen, now you are looking for somebody to save you. Dann sucht man nach dem Übernatürlichen, dann sucht man nach dem Wunder. Now you are believing that there is wonder. Jetzt glaubst du, dass es Wunder gibt. Amen. He is alive. Jesus the Bible is not a novel. Die Bibel ist kein Roman. Amen. It's Christ himself. Es ist Christus selbst. You allow the Holy Spirit to reveal it. Wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist uns das offenbart. Celebrity here, that we are all talking, preparing the way for Jesus. All das hat uns vorbereitet auf Christus. We are all pointing to Jesus. Es hat auf Christus verwiesen, auf sein Kommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And he answered and said, Lo, I see for me, verse 25. Look. Walking in the midst of the fire, and they have no heart, and the form of the fourth is like the Son of God. You know, if it is fake, why did the giant why were they killed? Wenn es doch kein richtiges Feuer war, dann weshalb wurden selbst die Soldaten von diesem Feuer getötet? These giants, they were killed. Seine Soldaten wurden getötet. The fire, the heat of the fire. Die Hitze hat seine Soldaten getötet. Praise the Lord. Hallelujah. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you servant of the Most High God. Ich Knechte des lebendigen Gottes. Come forth and come thither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth out of the midst of the fire. The people, remember, the people that threw them there are dead. Erinnert euch, die Leute, die sie da reingeschmissen haben, sind gestorben, aber sie leben. Diese Leute wurden verbrannt. And the princes, governors, and captains, and the king's counselor. You know, if you trust God, he walk and he through you, he will save a lot. Wird er durch dich viele Leute retten? Yeah, are you getting it? Mm-hmm. You're trusting him. Ihm zu vertrauen. Means salvation to many bedeutet people. Errettung für viele Menschen. He will through you, amen. Through that trust, save a lot of people. Wird er viele Leute retten? Look, if you look at is it not Paul and Silas in Paul prison? Und Silas im you know, their freedom was not until I go out. I'm not in jail. Ihre Freiheit hat nicht draußen angefangen. I am free as far as I have Jesus. Freiheit war Jesus. That is trust. Das ist Vertrauen. I trust. You know what happened? In Acts 16. Are you getting it? You know, the people were saved. Leute wurden errettet. Because of that trust. Weil diese Leute vertraut haben. Amen. They did no wrong. Sie sind nicht wrong for your life. The gate is open weil to go. Die Tore auf waren. If you trust him, you will not wrong. You will not be hit. Du wirst nicht in Eile somebody sein. Getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be in haste. In Christ's word, there is no hurry. Sind wir nicht in Eile? Don't be in haste. Sei nicht in Eile. Don't compare yourself to others. Vergleich dich nicht mit anderen. Let them be going. Sie sollen laufen. Let them go. Lass sie an Let them be fast. Let them have how many children they want to have. Let them have the houses they want to have. Die in Besitz haben. He said, don't admire them. Schau ihnen nicht hinterher. No. Bewundere sie nicht. Schau auf Christus. Praise the Lord. Hallelujah. And the princes, governors, and captains, and the king counselor, being gathered together, saw this man, upon whose body the fire had no power. Ah, verse 27. I love it. The fire had no power. Das Feuer hatte keine Kraft. No was an hair of their heads sink. Neither were their coats changed. Nor the smell of the fire have passed on day. No smoke. Then Nebuchadnezzar spake and said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, because they have been trusted in the Lord. Will you trust him? Vertraut haben. Will you trust him? Werden wir ihm vertrauen? Your children. Keep on choosing him. Don't let anybody bring doubt into you. Lass nicht zu, dass jemand Zweifel in dich hineinpflanzt. He speaks through you. Amen. He reveals things to you. Er offenbart dir Sachen. Don't doubt what he speaks to you. Zweifle das nicht an, was er dir sagt. Satan is the accuser of the brethren. Der Teufel, er ist der Ankläger. Your mind is full of him. He speaks through you. Wenn du über ihn nachsinnst, amen. Die ganze Zeit wird er auch zu dir sprechen. Praise the Lord. If your mind is full of his truth, voll sind, hear his voice. Von der, seiner Wahrheit wirst du seine Stimme hören. Praise the Lord. Hallelujah. Then Nebuchadnezzar spake and said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servant that trusted in him. You see the trust. Das Vertrauen. You see it? That trusted ihm vertraut hat. Hey, I have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own god. Praise the Lord. Therefore, look at what this king did. Verse 29. Therefore, I make a decree that every people, nation, you know, if you trust him, you will free, people will be free. Leute frei. Amen. People will be free. Keep frei. On trusting Vertrau him. Keep on choosing him. Amen. Amen. I don't know if I'm to call this message trust. Mm. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language will speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dung hill, because there is no other God that can deliver after this sort. Amen. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Praise the Lord. In the same way, the belief in Christ, that Jesus Christ came to Europe, Constantine. Okay. Praise the Lord. Amen. We'll talk about that later, Papa. Amen. Amen. Can you see how what trust is? Are you going to trust your daddy? Are you going to continue to trust him? And believe him and never give up. Don't give him time. Gib ihm keinen Zeitlimit. Just leave it open. Sondern lass es offen. If it work or not, it doesn't matter. Oder nicht, egal. Just like these three, Bruder. So wie diese drei. If we serve us or not, we will not bother. We will not choose. Wir werden nicht entscheiden. You know, if anything happened to me or not, etwas mir passiert, I will not choose the flesh. Ich werde mich nicht für das Fleisch entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. Trust me, it doesn't matter. Vertrauen bedeutet, if I fail or not. Ergebnis egal ist. If I'm burnt or not. Ich verbrannt werde oder nicht. Amen. Trust me, it doesn't matter the result. Egal was das Ergebnis ist. If it doesn't matter the years. Egal wie viel Jahre. How old I am. Wie alt the years I'll be there. Ja, it doesn't matter. That's trusting the Father. Mm. If it is not working, I'm here, I'm there upon year, I'm there for the Lord. Ich bin da für den Herrn. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If I don't see you choosing Christ, I cannot trust you. Wenn ich nicht sehe, wie du dich für Christus entscheidest, kann ich dir nicht vertrauen. Can you see how trust works? Bitte, wie Vertrauen arbeitet. By choosing Christ. Indem man sich für Christus and entscheidet. Choosing the truth. Für die Wahrheit entscheidet. Somebody hate the truth. Wenn jemand die Wahrheit hat, you can never trust that person. Kann man dieser Person nicht vertrauen. Amen. Amen. Notice what I did not say. I did not say love. Ich habe nicht Liebe gesagt. Amen. Amen. We love people wir no matter Menschen, what. Egal, was sie tun. We don't love them because they wir are good. Sie nicht, weil sie gut sind. We don't love them because wir they obey nicht, God. Weil sie Gott gehorchen. We don't love them because they choose wir God. Lieben sie nicht, weil sie we love them because God is love. That's our nature. Wir lieben sie, weil Gott Liebe ist. Christ in us is love. Christus in uns ist Liebe. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I love you no matter what. Ich liebe dich, the trust you have to earn it. Musst du verdienen. Amen. Amen. You work to have it. Dafür arbeitest du. You know, the three Hebrew boys work to have it. Haben dafür gearbeitet. They believe him and they were thrown into the fire. Und sie wurden in den Feuerofen geschmissen. We will believe him to that extent. Werden wir ihn zu dem Maße glauben. Before the fire we have given up. Vor dem Feuer geben wir schon auf. Parents will be crying. Eltern weinen. Friends will be shouting. Freunde schreien. What are you doing? Was tust du da? You have no, you want to kill yourself. Willst du dich umbringen? For what? Für was? They will no longer say because of Jesus. They will say because of the pastor. Sie werden nicht mehr sagen, es ist wegen Jesus, sondern wegen eurem Pastor. Okay. Because of the church, you want to kill yourself. Wegen eurer Gemeinde willst du dich umbringen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I love you so much. Ich liebe euch and that's sehr. Why I will keep on telling you sage the ich truth. Euch weiterhin die Wahrheit. One of the truth, which is I will not trust you until you keep on choosing him. Ist, ich werde dir nicht vertrauen können, wenn du dich nicht für ihn entscheidest. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then to be neutral. Neutral zu sein. To be neutral is not from Christ. Neutral zu sein ist nicht von Christus. To be neutral is not from Christ. Neutral zu sein ist nicht von Christus. I'm not here. It means I'm not here, I'm not there. Das heißt, ich that's neutral. Habe keine feste Position. I will not judge you, I will not judge you. Ich werde nicht hier you are in the middle, you are saying you will not judge this, you will not judge this. Is it about the people aber about Jesus Christ? Es geht um Menschen, es geht um Jesus Christus. The Bible said you are to choose. Wir müssen uns entscheiden, to be here or to be there. Wo wir stehen. Amen. I'm not for Christ. I am not for Satan. There's nothing like du kannst that. Nicht sagen, ich stehe nicht zu Christus und ich stehe auch nicht zum Teufel. Amen. I want to be neutral. Ich will neutral sein. Amen. You need neutral is for the world. Neutralität the world. Ist für die Welt. That once it comes to Christ, we don't use anything neutral. Da gibt es keine Nullheit. Don't come to me because I will be neutral. Komm nicht zu mir, weil ich neutral sein werde. But because I will choose Christ. Dann weil ich mich für Christus entscheide. Amen. Amen. Don't come to me because I will be neutral. Komm nicht, weil ich neutral Amen. Bin. Amen. That's evil. Das ist bösartig. Amen. Amen. And because I will choose Christ. Sondern komm zu mir, weil ich mich immer and don't go to people because they will be neutral. Geh nicht zu Leuten, weil sie neutral go to them because they will choose ihnen, Christ weil sie sich for für you. Christus entscheiden, immer. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To be neutral is of the flesh. Neutral zu sein ist fleischlich. It is like positive thinking. Es ist so wie speaking. Positives Denken und Sprechen. Amen. They are all of the flesh. Es ist fleischlich. They are of the flesh. You know, the flesh, John 6:63, the flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. They are of men. Things of men, they are of the flesh. And they belong to Satan. Amen. Die Dinge des Fleisches sind menschlich und sie gehören zum Teufel. Remember, Peter spoke positively to Jesus. Erinnert euch, dass you will not die. That is positive speaking. Petrus hat zu Jesus gesagt, du wirst nicht sterben. Das war positiv. That is positive. You will not die. Matthew 16 said you will not die. Jesus said, "Get behind me, Satan. This is not coming. Let's go there. Let's see just a little place there." Matthew 16. Praise the Lord. He said, this is not coming from God, but das from me. Nicht von Gott, sondern von Menschen, was du from verse 21, because of time. Matthew 16. Matthew 16. He said, from that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem. And suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Can you see positive speaking? Yes, positive expression. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou savoureth not the things of that be of God, but those that be of men. Praise the Lord. Hallelujah. They're neutral, positive speaking and thinking. They are not of Christ. Neutrales und positives Denken und Sprechen sich von Christus. Amen. Amen. In Christ's kingdom, or let me say Christ's world, there is nothing like neutral. Gibt's kein neutral sein. He said life and death are in your mouth. You Leben choose und Tod sind in unserem Mund und wir müssen uns entscheiden. Did not say you be in between. Wir können nicht dazwischen stehen. Don't be here, don't be there. Christ or Satan, you choose one. Christus oder Satan, wir müssen uns entscheiden. You choose. Not neutral. Not, there is nothing like I will not choose one. Once you reject Christ, it's automatic yes to Satan. Sobald du dich für, sobald du Christus verweigerst, entscheidest du dich für den Teufel. Praise the Lord. Amen. Jesus even said something like that in Luke 9. Go to Luke 9. Lukas 9. What's the time? Praise the Lord. Luke 9. Lukas 9. Verse 49 and 50. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in your name. And we forbid him, because he followeth not with us. It's not about church. The church you are attending. Es geht nicht um die Gemeinde, zu der du Jesus Christus. Are you getting something? It's not about your denomination. Es geht nicht um deine Let it be about Lehre, Jesus sondern um Jesus Christus. That people don't come here does not mean they are not saved. Nur weil Leute hier nicht in diese Gemeinde kommen, heißt nicht, dass sie nicht errettet Amen. Sind. Amen. But if you come here, I know you by your fruit. Kenne ich dich durch deine Frucht. Those people I don't even know them. Die anderen kenne ich nicht. Because you know, it's about their fruit you shall know them. What kind of fruit? Gottes Frucht. It's got kind of fruit coming out from there. That's how I judge. So richte ich. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Here Jesus is saying it's not about denomination. Jesus sagt, es geht hier nicht um die Lehre. Because some people they were casting out devils in the name of the Lord. Die Leute haben Dämonen ausgetrieben im Namen des Herrn. They were not part of the disciple. They were not there, but they were using the name of the Lord. Sie waren nicht Teil der Jünger, aber sie haben den Namen des Herrn genutzt. Amen. Look at it again. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in the name, in your name. And we forbid him because he followeth not with us. Do you see it? It's not about the church, it's about geht Christ. Die Gemeinde, sondern Christus. That you are here, you choose Christ. Also hier bist, ist, weil du mich für Christus. If not, you will not be here. I don't have anything. I don't know some of you before. It's Christ that brings us together. Vorher nicht viele it's all about euch. Christ. Deswegen Christus. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Verse 50. And Jesus said unto him, Forbid him not. Forbid him not. And no, and that's why when you tell me about people, I always say they have the fruit. You should know the, you are going to know them. If the fruit is Christ. And the fruit Christus is. Let them be there. Then but there is the time that is coming. Zeit. Amen. We maybe go there. Amen. Amen. For he that is not against us is for us. There is no in between. There is no neutral. They are not for us. They are not against us. He said, once you are not against us, you are for us. Amen. You know, if people come, if I hear about people, they say they go to church, they do this. I say, okay. As far as they are. If the church is feeding them, very good. Gemeinde, sie feeding them with the truth. Mit der Wahrheit ist das gut. What Jesus called the truth, and not what church is called the truth. Nicht, was die Gemeinde war. What religion called the truth. Oder was Religion Amen. Nennt. If you go to Matthew 7, look at what Jesus said there. Matthew 7. Matthäus 7. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7. Oh Matthäus 7, 22. Oh, let me see. Okay, from verse 20. It says, wherefore, by their fruit you shall know them. Is somebody getting it? If their fruit is not God kind of fruit, their fruit is not about adopting children, giving money to people. Und ich meine nicht die Frucht der Religion, indem man Leuten Geld spendet oder Kinder adoptiert. Nicht diese Frucht meine ich. Praise the Lord. 21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. You know where we just read? Was wir gerade gelesen haben. He said, people are doing something in your name. Leute tun etwas in deinem Namen. Jesus hat gesagt, lass sie. The end is going to prove them. Das Ende wird sie prüfen. The end is coming. Das Ende kommt. Amen. It's their business. Das ist ihre Sache. But you, if you are there, let them know the truth. Wenn du da bist, lass sie die Wahrheit. Amen. If you have the opportunity to speak to them, tell them that it should be about Jesus Christ. Die Wahrheit zu sprechen, dann sprich sie. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils. Some people, they don't like this very place very well. But I love it. I love it. Aber ich liebe diese Stelle. Amen. Because they believe the churches their friends are going to, they are also the truth. Weil sie glauben, dass die Gemeinden, die ihre Freunde gehen, die Wahrheit haben. I cannot judge because I have not been there. Aber ich kann das nicht, kann nicht richten, weil ich nicht da war. But I will not like Jesus to say this to me. Aber ich will nicht, dass Jesus diese Sachen zu mir sagt. And you will not like it. Dir wird das auch nicht gefallen. Amen. So you better allow them to know that they should choose Christ. And dass, not church or religion. Dass du ihnen sagst, dass sie sich für Jesus entscheiden, nicht für Gemeinde. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name cast out devils? And in your name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Praise the Lord. Amen. I love that. Amen. Amen. Oh, Daddy, thank you. Thank you. Thank you. It's between you and whoever. Amen. Everything, you know, he's the one going to judge. Zwischen den Menschen und Gott. Er wird entscheiden. Praise the Lord. Amen. Amen. To be neutral is between man and man. Neutral zu sein ist zwischen Menschen. Amen. To be neutral is between man and man. Das ist zwischen Menschen neutral zu sein. Christ did not come for man and man. Aber Christus ist nicht für die Gemeinde, genau, Amen. He came for God and man. Er kam für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. He did not come for man and man. Er kam nicht für Menschen. If you mit Menschen Beziehung miteinander haben. Sondern damit der Mensch Beziehung mit Christus hat. If you come with neutral into Christ's world, if your mind is full of neutral, wenn du versuchst neutral zu sein im Königreich, it means you cannot choose between Christ or Satan. Wirst du dich nicht zwischen Christus und Teufel entscheiden können. Amen. It's all about you. Es geht nur um dich. Who is going to join you? Wer wird, we're going to speak what you like. Das sprechen, was dir gefällt. Amen. You are in between. Du bist dazwischen. There's nothing like in between Christ's world. Wir können nicht dazwischen stehen im Königreich Gottes. What should separate us should be Christ and nothing else. Was uns trennen soll, ist Christus und nichts anderes. What should separate us should be Christ and nothing else. Christus sein, nichts anderes. Amen. If Christ separates us, it's wenn victory. Uns trennt, ist das Erfolg. It means somebody is choosing him. Das heißt, jemand entscheidet sich für ihn. So are you getting it? It means somebody is hearing his voice das and obeying his Stimmung. Voice. It's victory. It's victory for the whole family. Das ist gut für die ganze Familie. Is somebody getting it? It's below, it's grace. So wonderful to be separated in the Lord than to be united in evil. Getrennt zu seinem Herrn als vereint zu sein im Bösen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 17:17, it says, sanctify them through your truth. Your word is truth. Johannes 17:17 steht, dass wir durch seine Wahrheit geheiligt sind, weil seine dein Wort Wahrheit ist. If choosing Christ can separate us, if he should separate us, so be it. Wenn uns das für Christus entscheiden trennt, dann soll es so sein. It should not be flesh that separates us. Nicht das Fleisch soll uns trennen. It should not be color, money. Sollte nicht Geld, you know, wealth, you know, job, you know, they are fighting because of one thing or the other. Amen. Oder sonstiges sein, sondern nur Christus. Praise the Lord. Halleluja. If we allow Christ to separate us, it means joy, it means peace. It's all kind of joy, it's all kind of peace. Amen. Amen. It means all the fruit of the Spirit. Das heißt die Frucht des Geistes. It means it means Christ is the one taking care of the family. Christus ist derjenige, der auf die Familie aufpasst. Amen. If we are going to be one, we should be one in Christ. Wenn wir eins sein wollen, dann eins in Christus. And not one in evil. Nicht im Bösen. Satan. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Christ never kills, steal and destroy. Christus tötet, steht und zerstört nicht. He said he came to save. Er kam zu retten. And not to destroy. Nicht um zu zerstören. Amen. Amen. And so if you choose him, he saved the family. Er rettet er die Familie. Is somebody getting it? You know, he never kills, steal and destroy. Er tötet, steht und he zerstört said, nicht. Where is it? Mark, go back to Mark, please. Marcus. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Is it Mark? Luke 9. We just read it. Go to Luke 9. Luke 9, please. Lucas 9. From verse 51. Lucas 9, 51. And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face. And they went and entered into a village of the Samaritan to make ready for him. And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, we doubt that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elijah did. But he turned and rebuked them and said, you know not what manner of spirit you are of. For the Son of Man is not come to destroy men's life, but to save them. And they went to another village. Praise the Lord. Hallelujah. He did not come to steal, kill, and destroy. Er kam, um zu töten, stehlen, so you're choosing him is not killing the family. Actually, saving the family. Tötest du damit nicht die Familie, the light that shines in your life shines over there. Das Licht, was in deinem Leben leuchtet, leuchtet auch in the natural and outside might be like if there's war. Äußerlich gesehen sieht's aus wie Krieg. Praise the Lord. Halleluja. The outside might look as if there's. Sieht vielleicht aus wie Krieg. It's like the message I wanted to preach before you gave me this morning concerning all this. Praise the Lord. Hallelujah. The outside and the inside. Das Äußere und das Innere. Amen. The outside is salvation. The inside might be, you know, stealing, killing. People might see war, but it's just the peace of the Lord that is reigning. Leute sehen von außen vielleicht Krieg, aber von innen herrscht der Frieden des Herrn. Oh. Let me leave there. Amen. If we allow Christ to separate us, it means joy, peace. It means all the fruit of the Spirit. Christ never kills, steal, and destroy. We just read it. He said he came to save, and not to destroy life. Zu verderben. Amen. Mm-hmm. You are choosing him, never destroy the family. Dass du dich für ihn entscheidest, zerstört die Familie. It's actually saving them. Es rettet sie. It's helping them. Es hilft ihnen. Amen. Amen. The Lord will see you and cover them. Der Herr wird sie sehen und auf sie acht geben. You submit them to the Lord as wir you choose, dem Herrn choose the Lord and not choose them. Indem wir uns für den Herrn entscheiden, nicht für die getting. Menschen. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Don't stop telling them the truth. Hör nicht auf, ihnen die Wahrheit zu geben. Keep on helping them to Hilft know ihnen die Wahrheit zu erkennen. How you receive, how you, you know, the way to that victory is more important to that. It's more important than that victory. Dieser Weg zu diesem Sieg ist wichtiger als der Sieg selbst. Amen. Amen. Oh, Daddy. Ah, what is the time? It has come. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Believe Christ, please. Glaubt an Christus. Trust bitte. Christ, please. Christus. Choose Christ. Entscheidet euch für Christus. See him. Seht ihn. Obey him. Befolgt ihn. All these are very, very important in our life. Alles wichtig in unserem Leben. Christ should be our fact. Christus soll unsere Tatsache sein. Amen. Should be who we choose all er the time. Er soll die Person sein, für die wir uns ständig entscheiden. Be conscious of him. Sei dich, wir sollen uns be aware of him. Prepare your heart. Unser Herz and learn to always choose him. Und lernen uns immer für ihn zu entscheiden. Amen. Don't allow your fault to take you out. Ihre Tatsachen sollen dich nicht rausnehmen. We have our fault, which wir is Christ. Wir haben unsere Tatsachen, das ist Christus. Amen. We have our fault, which is Christ. Unsere Tatsachen, das ist Christus. Remember, your father and your Ihre and our Tatsache und unsere Tatsache. You know, the Syrian army, that was Syrische your father. Armee, das war the host of angels is our father. Diese Engelschar, das war unsere Tatsache. Praise the Lord. Halleluja. You know, Joseph, you know, Joseph was poor. War arm. Natural, you can see physically. Du konntest es physisch sehen. But that is your father. But our father is also a prosperous man. Dass er ein wohlhabender you Mensch war. You have to know the difference between all. Wir müssen den Unterschied kennen. Praise the Lord. Halleluja. No matter what I do, I'm never a sinner. Was immer ich tue, ich bin kein Sünder. Christ, I do. Oh, Daddy. They are so good. Ah. Believe and accept whatever Christ says about you. Glaube und akzeptiere alles, was Christus don't argue with him. Diskutiere nicht mit ihm. Don't doubt him. Zweifle ihn nicht an. Don't argue with him. When he corrects nicht, you. Wenn er dich love it. Wenn er euch korrigiert, liebe es. Who he loves, he corrects. Wenn er liebt, den korrigiert er. Amen. Amen. If he corrects you, just wenn love it. Korrigiert, dann liebe das. Love to obey him. Liebe ihn zu gehorchen. We stop. We start here from. Amen. Amen. I'm never a sinner, though I still sin. Ich bin kein Sünder, obwohl ich sündige. I'm never sick, though my leg is even paining me. Ich bin nicht krank, obwohl mein Hinter mir wehtut. I'm never poor, though I cannot buy ice cream. Ich bin nicht arm, obwohl ich mir kein Eis leisten kann. We'll continue from here.